erreichbar und da gibt es halt den Fressefreiheit-Podcast. Genau, Rio hat es gerade reingepackt in den Chat. Und das ist aber ein privater, also im Sinne von hier ganz normal so ein bisschen erzählen, so aus meinem Leben raus, was mir so passiert hin und her. Und scheint aber dem einen oder anderen zu gefallen, weil ich durchaus gerne mal ein bisschen rumrannte und mich da nicht immer ganz ladylike verhalte. Aber gut, dafür ist es da, denke ich. Aber wo wir hier gerade im Bettgeflüster sind, da ist ja alles total ladylike und auch total flausch, oder? Ich wage das mal zu bezweifeln. Ich glaube auch. Der Free Speech sagt übrigens gerade, ich wäre etwas lauter. Du bist etwas lauter. Ja, Aha. ich bin etwas lauter. Das ist Ist aber ja, ist ja, selten. ist ja, wollte ich gerade sagen, ist ja bei Frauen so selten, dass sie Das ist aber lauter selten. sind, genau. Dann nehme ich mal ein Stück von deinem Pegel runter. So, Jawohl. jetzt ist alles hier. Pegel mich mal runter, das kann ich sowieso gerade gut gebrauchen. Ja, frisch aus der Wanne und doch rechtzeitig. Genau. Extra frisch gemacht hier noch, weißt du, so schicki. Allerdings hat es nicht mehr für die Föhnfrisur gereicht. sitze halt jetzt hier mit Handtuch auf dem Kopf. Aber egal. So Licht, ne, weißt du, so ist das ja halt auch. Wenn man so aus der Badewanne kommt, geht man ja ins Bett. So, ne? Zum Schlafen halt. Weil ist ja schön. Nach der Badewanne ist man entspannt. So, und dann, wenn der Rio da liegt, dann kann man noch ein bisschen Bettgeflüster machen. Ja, das am Anfang in dem Intro, hat man erkannt, dass das aufgeschüttelte und aufgeklopfte Betten sind? Das würde mich mal interessieren, dass das. Ich habe so hart mein Bett heute aufgeschüttelt hier. Du hast das aufgeflauscht. Nö. Aufgeflauscht. Nö, Da hat man nicht kommt erkannt. nö. Ja, ich habe dir das vorher gesagt. Das könnte sein, dass man das nicht erkennt. Ich meine, wir beide wussten, worum es geht und deswegen war es klar, aber naja, gut. Och Mann, ich habe so lange hier herumgeflauscht. So lange, ey, du hast 5 Minuten gebraucht. Gar nicht wahr. Och, genau. Ja, egal. Also, vielleicht hast du ja irgendwann noch mal so eine Idee, wie man das besser machen kann. Also, ich würde es natürlich schön finden, wenn man das Bettgeknuschel irgendwie hören könnte. Es ist schwierig. Es ist ganz schwierig, weil so ein aufgeknuscheltes Bett ist nun mal wirklich, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ja, ich weiß, ich weiß. Naja, gut, egal. Aber jetzt liegen wir ja quasi. Ja, richtig. Genau. Und jetzt könnten wir ja mal mit unserem Bettgeflüster anfangen im Prinzip. Also ich würde ja anfangen mit und wie war dein Tag? Ach, Schätzeken, frag mich doch nicht. Das war heute wieder die Hölle. Aber warum? Ach, ja, du weißt doch, wie das ist. Ach, ich habe heute wieder mit den ganzen Drogensüchtigen zu tun gehabt. Oh. Ja, weißt du, wie. Das ist so schwer mit denen. Nein, natürlich hatte ich nicht mit Drogensüchtigen zu tun, lieber Chat und liebe Zuhörer. Das geht natürlich als Einleitung in das Thema. Der Rio und ich, wir haben uns überlegt, okay, was wollen wir machen? Und der Rio ist ja so die eierlegende Wollmilchsau des Podcastens. Ja, er macht ja irgendwie alles mit jedem. Und ich habe dich ja auch neulich schon mal als David Guetta des Podcastens bezeichnet. Wobei ich noch Was ich. nie ein Lied von David Guetta gehört habe, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das positiv ist. Das macht überhaupt nichts. Ich habe an dem Tag David Guetta auch zum ersten Mal bewusst gehört. Also man hört das hin und wieder mal irgendwo so als Werbeeinblendung mit oder irgendwie, wenn du in irgendeiner Kneipe stehst oder so. Und ich habe mich an dem einen Tag, wo ich diesen Tweet rausgekloppt habe, zum ersten Mal bewusst mit David Guetta befasst. Ich weiß nicht, warum. Ich höre das sonst überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meine Musik. Ja. Aber war an dem Tag irgendwie so und dann habe ich so festgestellt, der macht irgendwie auch mit jedem irgendwie so ein Stück Musik und alle klingen zwar irgendwie gleich, sind aber irgendwie doch immer trotzdem individuell. Und da musste ich automatisch an dich denken. Und ich Aha. dachte, das ist der Rio, das ist der Rio, der macht hier, der ist der David Guetta des Podcastens. Der macht mit jedem, ist irgendwie immer in die gleiche Richtung, was das Prinzip angeht, aber trotzdem sind sie alle individuell und doch irgendwie anders. Aha. Ja, oh, Getter Burns, genau. Genau. Der Rio ist jetzt der Getter Burns, genau. Ja, nee, genau. Jetzt habe ich allerdings den Faden verloren, warum ich überhaupt da hingekommen bin, ehrlich gesagt. Weil wir wegen den Drogen und unser Thema. Genau, unser Thema, genau. Ja, genau. Wir haben uns ja überlegt, was wir heute machen wollen, weil du, wie gesagt, mit allen möglichen Leuten ja schon sehr viel abgreifst eigentlich an Themen. Und naja, dann haben wir uns halt gedacht, okay, komm, Was macht man so, was man abends, wenn man abends im Bett liegt irgendwie, was erzählt man seinem Schätzekind normalerweise? Man erzählt sich die Sachen, die man sonst keinem erzählen würde, vielleicht. Oder zumindest nicht ganz so öffentlich, sagen wir mal. Und das ist auch genau das Richtige, was unsere Hörer hier haben wollen, oder? So Sachen, die sonst keiner anpacken möchte, weil sie irgendwie heiß sind oder weil sie irgendwie unangenehm sind oder weil sie irgendwie polarisieren oder was auch immer. Also, liebe Hörer, wir haben uns gedacht, wir schenken euch einfach mal diese ganzen Themen, die ihr euch sowieso nicht traut auszusprechen und über die ihr vielleicht aber nachdenkt. Und genau, angefangen haben wir jetzt gedacht, oder haben wir uns gedacht, wollen wir mal mit dem Thema Drogen so ganz allgemein. Und ich Richtig. weiß gar nicht, interessiert das den Chat? Der kann ja mal kurz sagen, ist das was, was euch interessiert? Und vielleicht, oh, Rio, eine Frage noch. Ich weiß nicht, wir sind ja relativ früh dran, es ist 19 Uhr. Ich weiß nicht, wie ist denn das so? Müssen wir aufpassen wegen irgendwie unter 18-Jährigen und so? Nee. Okay. Ich weiß ja nicht. Nicht, dass dich dann hinterher einer dafür irgendwie wegsperrt und Nee, nee. dann ist die ganze Podcast-Szene plötzlich tot. Nein, nein, nein. Es gibt ja auch noch, es gibt tatsächlich, also ich habe davon gehört, es gibt auch noch andere Podcaster in Deutschland. Ja, wenige, wenige. Ah, gibt so zwei, drei noch. Aber das ist kein Problem, weil wir weisen jetzt einfach darauf hin, dass jeder, der unter 18 ist, diesen Chat verlassen sollte und auch nicht mehr zuhören darf und dann passt das. Genau. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Tschüss dann, ne? Tschüssi, genau. Raus aus unserem Schlafzimmer, ey. Oh, Bibale sagt gerade Tschüss. Ja, wunderbar, genau. Ja, Drogen. Also, wir haben uns vorher noch gar nicht über das Thema unterhalten. Und das Einzige, was du mir als Hinweis gegeben hast, war, dass du da eine ganz besondere Meinung zu hast. Und die würde mich jetzt ehrlich gesagt mal interessieren. Ja, ich lehne Drogen grundsätzlich ab. Also insbesondere dem doch so harmlosen Kiffen, bemesse ich eine so hohe Bedeutung zu, dass ich sage, dass für mich geht das insgesamt gar nicht. Gar nicht. Also es ist ganz, ganz schwer für mich, da Toleranz auch zu üben. Das ist für mich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schwer. Okay, warum ist das so? Das liegt daran, weil ich zwei sehr, sehr gute Freunde, also unter anderem auch mein Kindergartenfreund, daran verloren habe ans Kiffen. Was heißt das? Du hast sie da dran verloren. Was ist mit dem passiert? Ja, die sind mittlerweile dauerdicht, dauerbekifft und deren Leben ist halt einfach im Arsch. Okay, aber das hätte denen rein theoretisch ja auch mit Alkohol passieren können. Ja, der Unterschied ist einfach nur, dass wenn die jetzt getrunken hätten oder das Trinken angefangen hätten, hätte man denen ab einem gewissen Punkt irgendwann vielleicht sagen können, pass auf, du hast ein Alkoholproblem. Ja. Da hätte man gemerkt, okay, du bist jetzt jeden Tag dauerbereit, irgendwas kann da nicht so ganz stimmen, eventuell hätten die es eingesehen. Beim Kiffen merkst du das aber nicht, weil du fängst an, dich dann in Kifferkreisen zu bewegen, was Alkoholiker übrigens nicht tun. Alkoholiker befinden sich ja nicht in Alkoholikerkreisen. Ja. Gibt ja kein kollektives Rumgesaufe dann jeden Tag. Das gibt es eigentlich nicht. Ja, naja, gut, das gibt's schon. Also gerade bei uns im Ruhrpott irgendwie, hallo, du kommst auch aus der Ecke und ich meine, da gibt es hier diese ganzen kleinen Bütchen, ja, also Bude halt irgendwo, oder abends nochmal hingehst, dir ein Bierchen irgendwie besorgst oder Zichten oder so. Da stehen sie doch immer rum. Oder im Imbiss oder so, ja. Ja, aber das ist doch eine andere Art von Alkoholismus. Also ich glaube, dass wenn du es vergleichen willst mit jemandem, der jeden Tag kifft, ja, ist das sowieso schon schwierig. Aber wenn man das vergleichen würde, würden dann ja vier, fünf Leute da rumsitzen, sich volllaufen lassen und das dann jeden Tag tun. Das hast du so eigentlich in wie so eine Kifferstube zu Hause irgendwo nicht so oft. Also das habe ich zumindest noch nicht erlebt. Naja, nee, okay, das stimmt, das ist wohl richtig. Prinzipiell ist es aber auch so, dass ein Alkoholiker natürlich auch nicht unbedingt auffallen muss, ja, weil ich meine, es gibt nicht umsonst die Quartalssäufer. Also Leute, die sich die auch nicht ohne auskommen irgendwie und die aber eben nicht jeden Tag dicht sind und breit sind und stinken wie sonst was. Und davon ab bin ich ganz sicher, dass auch die Leute, die anfangen zu kiffen, und zwar übermäßig zu kiffen, dass die auf jeden Fall auch auffallen. Also gerade bei den Leuten, die eben nicht kiffen und deswegen sozusagen ja mit dem klaren Blick durch die Welt laufen, fällt doch auf, dass jemand dauerdicht ist. Ja, klar. Deswegen habe ich ja das Problem und habe mich dann von diesen Freunden maßgeblich distanziert. Ja, aber warum wärst du, wieso hast du nicht geholfen? Weil es nicht ging. Ich habe es versucht, ich habe mit denen drüber geredet und ab einem gewissen Punkt bin ich halt nicht mehr weitergekommen und musste mich dann halt entscheiden. Da war ich auch noch relativ jung, da war ich so 16 oder so und musste mich dann eben entscheiden, okay, was machst du jetzt? Machst du jetzt eventuell vielleicht ein Abitur oder sitzt du mit denen dann zusammen weiter rum und machst halt das, was du machst? Ja gut, mit 16 ist das auch mit Sicherheit noch mal was anderes, das stimmt, ja. Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, also also beim Kiffen bin ich ja, da bin ich noch mal ein bisschen entspannter irgendwie. Also ich sag mal so, ich habe natürlich jetzt, klar, wie jeder Jugendliche, irgendwann kommst du in Berührung mit allem möglichen Zeug und du probierst mal hier und guckst mal da und guckst, beobachtest vielleicht auch ein bisschen, was passiert so in deiner Gruppe, in der du dich da bewegst irgendwie. Und der Rio war mal jung, kommt da gerade? Entschuldigung. Ich war auch mal jung, ja. Genau. Ja, hey, hallo, der Rio ist immer noch jung. Hört man ihm seine 17 nicht an? Also Entschuldigung. Richtig, richtig. Wirklich, stelsch, genau. Nee, also man kriegt ja schon mit, wie gesagt, so das eine oder andere, wie das bei dem einen oder anderen wirkt. Und dann ist man irgendwann mal neugierig und guckt mal hier und guckt mal da und macht vielleicht auch mal ein bisschen was mit irgendwie, ja. Oder dann eben vielleicht auch nicht mehr, weil man dann schon wieder die Schnauze voll von hat. Und beim Kiffen bin ich halt so der Meinung, also ich sehe das ehrlich gesagt nicht ganz so hart wie du. Also ich bin ganz grundsätzlich natürlich auch der Meinung, Drogen, jetzt mal ganz allgemein gesprochen erstmal, sind ziemlich schlecht und scheiße. Aber ich bin auch der Meinung, man muss noch mal unterscheiden, weil für mich ist Alkohol wesentlich schlimmer als Kiffen. Das ist was, was ich ganz, ganz fürchterlich finde. Und ich rede aus Erfahrung. Meine Eltern waren leider sehr dem Alkohol zugetan. Und wir als Kinder, also ich habe einen Bruder und wir als Kinder haben da ziemlich drunter gelitten. Und von Kiffern, und ich kenne natürlich auch genug Leute, die kiffen, habe ich so ein Verhalten nie wahrgenommen. Und ich habe auch nicht so eine Abhängigkeit wahrgenommen. Also ich bin da ganz starker Verfechter von, dass Kiffen auf jeden Fall harmloser und gesünder in Anführungsstrichen ist als Alkoholsaufen. Na, ich glaube, ich halte das da eher mit Paracelsius. Er sagt ja auch, alles ist Gift, nur die Menge macht's. Und genauso sehe ich das auch beim Kiffen. Also ich habe nichts gegen Leute, die jetzt einmal im Monat sagen, ich kiff jetzt. Ja? Dann ist es auch okay. Spannend ist es ja immer, was passiert, wenn Dauerkiffer halt nicht mehr kiffen. Was passiert dann in dem Moment? Ja? Was tun die dann? Ja, also da muss ich dir erstmal recht geben. Du hast recht, also wirklich die Menge macht's, das stimmt. Genau, weil ich meine, klar, ich kann mir auch gepflegt abends mal irgendwie einen hinter der Binde kippen und dann bin ich das nächste halbe Jahr wieder überhaupt nirgendwo mehr unterwegs mit Alkohol, dann ist das auch nicht weiter wild. Ja, die Regelmäßigkeit und die Menge macht's, das stimmt. Genau. Ja, was passiert, wenn ein Dauerkiffer versucht, da irgendwie aufzuhören irgendwie? Ich denke, was bei dem passiert, ist erstmal, da geht ganz viel im Kopf ab. Ja, also ich meine, der wird ja nicht, der wird ja nicht körperlich abhängig davon, der wird ja im Kopf abhängig davon. Und bei dem ist es ja mit Sicherheit so, dass der erstmal das Gefühl hat, irgendwie plötzlich ist sein Leben nicht mehr so spannend oder irgendwie ist langweilig oder was auch immer. Keine Ahnung, er ist einfach nicht mehr so relaxed und entspannt irgendwie. Ja, wohingegen bei Alkoholsüchtigen das Runterkommen ja wesentlich schlimmer ist, weil das ja eine körperliche Abhängigkeit dazu auch noch auslöst. Ja, wobei ich jetzt gerade überlegen muss, ob das nicht beides gleich schlimm ist. Also wenn du es psychisch hast, ist es mindestens genauso schlimm wie körperlich, oder? Das, nee, würde ich nicht sagen, würde ich wirklich nicht sagen. Also ich glaube, dass es. Nee, nein, also nee, ich versuche gerade zu sortieren in meinem Kopf. Nein, glaube ich nicht. Also ich denke, dass eine psychische Abhängigkeit besser behandelt werden kann als eine körperliche Abhängigkeit. Glaubst du wirklich? Ja, glaube ich. Weil du kannst bei dem einen, also auf die Psyche kannst du nee, andersrum. Du kannst helfend auf die Psyche einwirken, du kannst aber dem Körper nicht helfen. Du kannst dem Körper einfach nur die Zeit lassen, abzubauen. Und das ist dann mitunter mit Schmerzen und mit also wirklich Elend fühlen, läuft das zusammen, ja, wohingegen du im Kopf anders damit umgehen kannst. Da fragt gerade jemand, ob das Glauben oder Wissen ist. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das in unsere Richtung geht oder ob das hier kommt. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade, weil ich auf den Chat gucke, der tut mir leid oder die tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ob das Männlein oder Weiblein ist. Sagt hier ganz klar, nein, Lina, niemals, das stimmt nicht. Was stimmt denn nicht, lieber, tut mir leid. Wir reden mal weiter und du schreibst mir kurz nochmal, was daran nicht gestimmt hat, was ich gerade gesagt habe. Okay, gehen wir mal weg von Alkohol und von Kiffen in dem Moment. Was ist denn mit Zigaretten? Zählt für mich nicht als Droge. Ich klassifiziere Drogen so ein, die maßgeblich meine Tagesform beeinflussen, sowohl nach oben als auch nach unten. So klassifiziere ich erstmal Drogen. Okay. Okay, was ist einfach mit etwas nehmen aus Gewohnheit und es dann immer wieder haben wollen? Einfach aus Gewohnheit. Ich meine, du rauchst ja und wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, nur du rauchst, oder? Ja, klar. Genau, ja, ich habe ja neulich die Story da irgendwie mitgekriegt mit dem Bullen, der dich da angesprochen hat, von dem, was machen sie Richtig. denn da? Genau. Richtig. Genau, aber dann, warum rauchst du denn dann? Ja, es ist natürlich eine Sucht, gar keine Frage. Ist auch mit Sicherheit eine Droge, nur ich muss halt abstrahieren beim Thema Drogen. Gehe ich in die Richtung und überlege, ich halte das vielleicht so ein bisschen auch mit, wie viel Einfluss hat eine Zigarette auf meine Tagesform? Ja, also bin ich jetzt deswegen irgendwie beschwingt oder keine Ahnung was. Ich bin weniger beschwingt, wenn ich nicht rauche. Das stimmt, ich bin dann halt schlechter gelaunt. Das ist Guck keine an, Frage. Ja, okay. nur es verändert nicht meinen Geisteszustand. Also wenn ich jetzt nicht rauchen würde, würde ich ja wahrscheinlich nicht irgendwie anfangen zu zittern, Schweißausbrüche und würde beschaffungskriminell werden oder so. Welche Zigarettenautomaten überfallen irgendwie, Ja, genau. genau. Und ich würde Ja, mich dafür auch genau. nicht prostituieren. Ja, aber letztlich, der Effekt ist doch da. Ich meine, du siehst dir, du sagst jetzt zwar, du würdest dich dafür nicht unbedingt prostituieren oder sowas, aber du merkst, da hast du gerade gesagt, du merkst, dass du schlechter drauf bist, wenn du nicht rauchen kannst. So, das heißt, du rauchst also, um deine Laune wieder heben zu können. Na, ich rauche nicht, um sie heben zu können. Ich glaube, ich rauche, um, ja, doch, ja, klar, doch, meine Laune hebt das auch, das stimmt, ja. Nur, es hat vielleicht so, wenn meine Top-Laune bei 100% liegt meine Laune, wenn ich jetzt keine Zigaretten habe, bei 80%, vielleicht auch 70%. Es hätte jetzt keinen maßgeblichen Einfluss, wenn ich jetzt einen langen Flug mache zum Beispiel, wo ich nicht rauchen kann. Da bin ich da ja auch nicht die ganze Zeit am Nägel kauen und denke nur an die Zigarette oder so. Ja, das ist schon was anderes. Wohin hingegen du dann bei jemandem, der wirklich alkoholkrank ist, da geht's halt nicht. Ja, der bekommt maximalen Entzug als Vergleich. Ja, genau. Aber jemand, der normalerweise kifft und dann einen langen Flug hat irgendwie, weiß ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, muss ich sagen. Das kenne ich nicht aus eigener Erfahrung. Also deswegen weiß ich es tatsächlich gerade nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der normalerweise kifft, einen langen Flug macht, dass der deswegen dann plötzlich auch in irgendwelche Schweißausbrüche und Fingernägel kauen und so weiter Also ich kann ja abrutscht. mal einen Schwank erzählen. Ja? Ich hatte da, wie gesagt, meinen Kindergartenfreund. Ja? Kenne ich theoretisch seit Lichtjahren, also seit ewig. Ja? Und irgendwann angefangen, ganz stark zu kiffen. So. Und irgendwann gab es dann nichts mehr. Jetzt muss man wissen, mein Kindergartenfreund war ungefähr 2 Meter groß und hat so gute 150 Kilo zu der Zeit gewogen. Ja? So. Der ist dann, weil es da etwas zu kiffen gab, mit dem Fahrrad. Ja? Bei 30 Grad bis nach, ich weiß nicht mehr wo gefahren, ich glaube 30 Kilometer oder so, um sich da etwas zu kiffen abzuholen. Das hätte er unter normalen Voraussetzungen nicht gemacht. Und ich habe ihn dann halt gefragt, warum er dann da jetzt hingefahren sei. Und er sagte, weil er überall das Jucken bekommen hat. Ja, den hat es gejuckt. Also hat er sich halt eingebildet durch die Psyche, dass es ihn jucken würde. Okay. Ja, also solche. Und das habe ich halt öfters erlebt. Solche Dinge. Von Apathie bis über richtige Aggressionsschübe, bis über Nervosität, die ins Unerträgliche ging. Also ganz, ganz viele Faktoren, die ich da eben erlebt habe. Also ja, also ich habe in meiner Jugendzeit auch leider, wie gesagt, viel mit Leuten zu tun gehabt, die eben sich auch irgendwie ordentlich weggespaced haben mit allem, was ging irgendwie. Also da war Kiffen jetzt noch das Harmloseste. Und bei allen bin ich im Nachgang der Meinung, ist grundsätzlich in der Psyche was nicht in Ordnung. Also ich glaube, dass dieses Verhalten, was dann bei den Leuten aufkommt, nicht unbedingt durch das Kiffen alleine hervorgerufen wird, sondern ich denke, das verstärkt es nur maßgeblich. Soll jetzt nicht heißen, dass deswegen Kiffen in Ordnung ist für die, ne? Nicht falsch verstehen, sondern es geht nur darum, dass ich denke, dass es da einen wahnsinnigen, das ist so eine Art Multiplikator bei denen, würde ich glauben. Weil, wie gesagt, wenn ich mir die Leute angucke, mit denen ich so zu tun hatte, irgendwie zum Teil, also durch Schule oder eben da, wo man sich so rumgetrieben hat, die hatten irgendwie, relativ viele hatten davon echt einen Schlag an der Mütze und zwar ordentlich. Also, alle, die so einigermaßen normal waren, die wirklich, ich sage jetzt mal, stabil waren als Mensch, ja, also in sich als Charakter irgendwie, bei denen ist das nicht zu solchen Auswüchsen gekommen. Also. Das ist ja gerade das Problem. Das ist ja, also, ich glaube, dass man sagt ja, Koks sei eine Charakter- und Ego-Droge. Ja. Ich glaube, dass Kiffen auch eine ganz, ganz, ganz große Charakterdroge. Es kann auch ganz große Psychosen entwickeln. Also da ich es selber alles mitbekommen habe, glaube ich, dass das wirklich so ist. Es gibt auch Menschen, die ich kennengelernt habe, die kiffen auch regelmäßig, bei denen merkst du es aber gar nicht. Ja, du kriegst Ja. es nicht mit. Und ich glaube, Weil die dass sich die. völlig normal verhalten und bei denen ist der Kiff-Effekt eigentlich nur so eine Art Geisteserweiterung im Sinne von Ja, genau. kreativer werden, lustiger werden und so weiter. Ja, Genau. genau. Und da das halt sehr schwer steuerbar ist, da du ja nicht weißt, in welcher Art und Weise du von dieser Droge beeinflusst bist, finde ich die sehr, sehr, sehr schwierig und sehr problematisch. Also, da stehe ich sehr kritisch gegenüber. Ja, okay, das kann ich verstehen. Ja. Ich stehe dem Kiffen da absolut kritisch gegenüber. Das ist wirklich nicht meine Droge. Das ist Also nicht meine Droge. ich fand's lustig, ich erzähle dir mal mein erstes Mal mit Kiffen. Beziehungsweise nicht, also ich habe nicht gekifft, sondern ich habe es halt in Form von Kakao zu mir genommen, weil ich rauche halt nicht. Ach, du rauchst nicht? Nee, ich rauche nicht. Und Okay. das war total lustig irgendwie. Da war ich irgendwie schon, weiß ich gar nicht mehr, jetzt muss ich mir überlegen, da war ich schon irgendwie 20, 21 oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war. Auf jeden Fall, also mein Bruder hat mir das dann irgendwie gegeben und meinte, so willst du mal? Und ich so, ja, alles klar. Und ich war zu Hause bei meinen Eltern und also mein Bruder und ich, wir waren alleine zu Hause, die Eltern waren irgendwo unterwegs. Und mein Bruder hat mir dann so ein bisschen was irgendwie da reingemacht und gegeben, hat gesagt, ja, okay, passt irgendwie und alles klar. Und er sagt, er braucht jetzt natürlich ein bisschen, weil ne, muss er ja erstmal durch den Magen und muss dann aufgenommen werden und dann kommt Wirkung, ja, alles klar. So. Und ich dann so, okay, gewartet, kam nichts, so, ja, ja gut, da habe ich gedacht, 2 Stunden sind schon lange rum, mal noch mal ein bisschen hinterherlegen, ja, so. Und dann bin ich nur müde geworden, ja, so. Aber mir war nicht bewusst, dass das schon eigentlich ein Effekt war, das wusste ich halt nicht, ja, und habe also noch mal draufgelegt, ein zweites Mal. So, und bin dann aber direkt ins Bett und, nee, da war ich noch in der Schule. Das muss vorher gewesen sein, sogar noch. Also da, auf jeden Fall. Ich war aber schon 18, weil ich hatte schon ein Auto. Und ich bin dann am nächsten Morgen mit knallroten Augen mit dem Auto zur Schule gefahren. Ich habe mich bepisst in meinem Auto vor Lachen über die Scheiße, die der Typ im Radio erzählt hat. Ich wusste nicht, dass ich drauf bin, volle Pulle nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Bin in der Schule angekommen und habe Tränen gelacht irgendwie. Ich lache sowieso oft. Wenn ich normal lache, lache ich schon oftmals Tränen. Ja. Und da kam ich überhaupt nicht mehr raus. Ich habe mich totgeheult und gleichzeitig gelacht. Ja. Das war total geil. So, und dann sitzt du da so in der Schule irgendwie und wir hatten Englisch, in den ersten 2 Stunden Englischunterricht. Ja. Und ich hatte so einen richtigen asozialen Englischlehrer. Und er hat irgendwie angefangen zu reden und ich weiß nicht, was ich gehört habe, aber ich habe den voll ausgelacht irgendwie. Die ganze Klasse hat mich total bescheuert angeguckt. Und ich dann so, ach ja, ich habe schlecht geschlafen heute. Ja, das sieht man, du hast so rote Augen. Das hat überhaupt keiner gerafft irgendwie, ja, inklusive mir. Und ey, also ich wusste es halt nicht. Ich wusste auch immer noch nicht, bis ich zu Hause wieder angekommen bin. Da war natürlich schon wieder abgeflaut. Und dann habe ich das meinem Bruder erzählt und ich sage so, ja, keine Ahnung, irgendwie heute war komisch irgendwie. Dann hat er gesagt, sich auch voll schlapp gelacht, sagt er, ja, sagt er, du warst drauf. Und ich so, ach so, okay. Und hab's echt nicht geschnallt, ja. Also so viel dazu, wie Drogen wirken, ja. Also ich war halt extrem lustig unterwegs irgendwie und ja gut, also war halt schon witzig. So. Damit war es natürlich erstmal positiv für mich, ja, und ich habe das natürlich weiter ausprobiert. So, und dann kamen natürlich auch andere Effekte hin und wieder mal dazu. Und wieder zu Hause, wieder mit dem Bruder irgendwie, Eltern wieder unterwegs und ich lag auf der Couch irgendwie und ein bisschen was reingehauen. Und ich hatte eine Hand hinterm Kopf, so zum Stützen des Kopfes, weil ich Fernsehen geguckt habe irgendwie. Und die andere lag so bei mir auf dem Bauch, so auf der Decke halt. Auf einmal gucke ich so die Hand an und denke so, wessen Hand ist denn das? Und dann habe mit der anderen Hand meine andere Hand angefasst und habe so gedacht, wem gehört denn die Hand? Und frage mein Bruder irgendwie, sag mal, wem gehört denn die Hand? Und mein Bruder lacht sich voll schlapp und so, ja. Das war irgendwie total lustig irgendwie. Ich habe mich weggeworfen. Auch das total positiv, wirklich lustig. Ich habe dann irgendwann geschnallt, ach, ist ja meine eigene. Und habe aber irgendwie bestimmt locker eine Dreiviertelstunde oder Stunde darüber rumphilosophiert, wessen Hand das wohl sein könnte. Also völlig abstrus eigentlich, ja. Aber es war halt witzig und deswegen war es nicht negativ. Okay. Und negativ ist es aber auch geworden. Und den erzähle ich dir auch noch und dann hören wir damit erstmal wieder auf. Aber prinzipiell war es dann so, ich war so unterwegs, ich war in der Disse unterwegs und Kennst du in Dortmund zufällig noch damals den Central Park? Ich weiß gar nicht, wie der heute heißt. Central Park? Kennst du den noch? Nee, also ich kenne ja wirklich vieles, so Big Island und Ja, Big Island, das ist, glaube ich, Big Island danach geworden. ah, okay, Genau. dann kenne ich die Kaschemme. Genau. Und das war früher mal, also ja, aufgeteilt in drei. Ich weiß nicht, wie es dann, wie gesagt, jetzt heute ist und ob es das Ding überhaupt noch gibt, Nee, es aber. gibt sie mehr. Okay, so auf jeden Fall, das war halt so aufgeteilt in drei so Discos irgendwie und eine war eine kleinere, da wurde dann so Gothic und so ein Kram gespielt irgendwie und da bin ich dann halt immer rumgerannt. So, und ich hatte mir halt vorher zu Hause ordentlich gegeben, bin dann hingefahren und dann habe ich gemerkt, okay, war zu viel. So, und dann ist mir schwarz geworden vor Augen, ja, so Kreislauf hat da durchgedreht irgendwie. Und mein Bruder hatte mir irgendwann mal gesagt, wenn sowas passieren sollte, Koffein rein, ja, also ganz viel trinken irgendwie mit Koffein, also Cola wäre da unheimlich hilfreich. Und er hat recht gehabt. Ich habe irgendwie mein Geld immer so in die Hosentasche gesteckt, wenn ich unterwegs war, also so kein Portemonnaie oder so, und habe dann irgendwie, also weil ich nichts mehr gesehen habe, wirklich nicht mehr, es war nur noch schwarz vor Augen. Ich bin an die Bar rangetorkelt, wie ein Bekloppter irgendwie, habe da irgendeinen Schein hingelegt und habe gesagt, Cola, dafür Cola. Und es müssen wohl irgendwie 10 oder 20 Mark gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich etlich viele Gläser Cola gekriegt und ich habe mir eins nach dem anderen weggezogen. Und immer wenn das Glas Cola gerade so drin war, wurde es wieder besser. Und immer wenn das Glas quasi gerade eben eine Minute leer war, ging es wieder los. Ja, das war so ein Auf und Ab von Kreislauf da, Kreislauf weg, Kreislauf da, Kreislauf weg. Und das war ziemlich ätzend, muss ich sagen. Und irgendwann hörte das auf und ich habe mich in so eine Ecke gesetzt und wollte einfach nur noch schlafen und habe aber gar nicht geschlafen. Ich saß tatsächlich da mit offenen Augen. Und Leute saßen bei mir und haben sich mit mir unterhalten und ich wusste das nicht. Ich habe das nicht mitgekriegt. Und irgendwann bin ich wieder zu mir gekommen, ja. Und dann, da hat schon aber jemand bestimmt eine Stunde neben mir gesessen und hat mir einen erzählt und ich habe es bloß nicht gerafft. Ich habe dem aber anscheinend auch geantwortet. Und ich weiß nichts mehr davon. Also die haben es mir hinterher erzählt, ja. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, danke, doch lieber nicht. Weil ich gedacht habe, nee, also wenn dir sowas passiert, wo du noch nicht mal mehr wahrnimmst, dass irgendwas mit dir ist irgendwie. Also das ist so der Moment, den ich nicht wollte irgendwie, ja, weil da hätte ja alles passieren können in der Zeit. Ja, meine Erfahrungen gehen genau in die gleiche Richtung. Ich habe dreimal, ich glaube dreimal, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube dreimal gekifft, davon einmal sehr erfolgreich und zweimal dann mit totalen Absturz. Und dann habe ich auch gesagt, okay, das kann es hier nicht sein. Also auch Das mit, war. wie du es beschrieben hast, mit schwarz vor Augen, rumliegen, nichts mehr mitkriegen, das war nicht so meins. Ja, nee, das war dann, wie gesagt, für mich auch der Moment, wo ich gedacht habe, nee, schönen Dank, das lassen wir dann mal lieber. Ja. Genau. Aber das war dann zu der Zeit, wo das mit deinen Kollegen da noch nicht passiert war, oder was? Doch, das war so der Anfang mit den Kollegen dann zusammen. Die sind dann halt dabei geblieben, weil die halt die ganze Zeit voll geflasht waren. Und mich hat es dann auch abgeschreckt und ich habe gesagt, okay, das ist schon mal dann nichts mehr für mich. Ja. Und dann habe ich dann deren legendären Weg verfolgt. Okay. Also im Chat wird gerade gefragt, was wir da genommen haben und das klingt nicht mehr nach Cannabis irgendwie. Und bei mir war es halt schwarzer Afghane. Ich kenne mich jetzt nicht unbedingt wirklich gut aus. Ich weiß nicht, was es jetzt tatsächlich ist für die Kenner unter euch. Ihr werdet jetzt was damit anfangen können. Ich kann nur sagen, dass das für mich auf jeden Fall der negative Effekt schlechthin war. Wobei ich sagen muss, dass ich am geilsten fand, wirklich diesen ersten Effekt und den ich eigentlich nicht geschnallt habe, eben mit dem Schlapplachen und überhaupt. Also, okay, ich kann das verstehen, wenn Leute bis dahin also keine schlechten Erfahrungen damit haben, dass sie dabei bleiben wollen. Deswegen kann ich das nachvollziehen, weil das einfach, wenn es positiv läuft, läuft es halt wirklich lustig irgendwie, ja. Also lustig, nicht nur im Sinne von, dass du selber dich vielleicht jetzt irgendwie totbrüllst oder sowas vor Lachen, aber du hast halt irgendwie Effekte, die du sonst nicht hast. Und das ist schon spannend, finde ich. Na, eigentlich nicht. Also brauche ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Ich stehe, das ist, glaube ich, das Problem. Ich stehe nicht so auf diesen Kontrollverlust in dem Moment. Nee, das meine ich ja eben. Ich habe ja nicht, ich meine ja nicht, dass ich das, also ich will ja keinen Kontrollverlust. Das war ja der Grund, warum ich dann damit aufgehört habe, weil dieser Effekt passiert ist, in dem ich nicht mehr wusste, was passiert und ich nichts mehr mitgekriegt habe und da war eben Kontrollverlust. Vorher wusste ich ja, was ich gemacht habe. Es war ja nicht so, dass ich was gemacht hätte, was ich sonst nie gemacht hätte. Ich habe es nur anders wahrgenommen. Ja, aber da stehe ich auch nicht drauf. Also für mich ist auch schon eine verzerrte Wahrnehmung ein Kontrollverlust. Also ich trinke auch nie, wenn ich Alkohol trinke, so viel, dass ich mich wegschieße. Ja. Weil ich das Also. nicht ertrage. Also ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Gut, das also wegschießen im Sinne von bis zum Erbrechen quasi und dann weitermachen, so ungefähr meinst du Ne, jetzt? bis zum Erbrechen geht, aber darüber hinaus nicht. Ja, also ich brauche das, das brauche ich auch nicht. Also bis zum Erbrechen passiert grundsätzlich erstmal nicht bei mir. Ordentlich einen angeschickert haben, finde ich auch schon mal ganz witzig hin und wieder, aber ich vertrage halt die Nachwirkung nicht so gut, muss ich sagen. Also ich mag dieses diese morgendliche Übelkeit und dieses Drehen im Kopf in der Nacht und so weiter noch, wenn du nach Hause kommst und dich in dein Bett legst, das kann ich alles nicht, das ist nicht meins irgendwie. Aber so, ich sag mal, den Suff selber in dem Moment, also wo du ordentlich angeschickert bist, den finde ich wieder in Ordnung. Ja, der ist okay, aber sobald es so ans Torkeln oder Lallen geht, da bin ich total empfindlich. Da stehe ich auch bei anderen nicht drauf und da stehe ich für mich selber auch nicht drauf. Ja, gut. Das Ja. mag ich nicht. Nee, ja, ich meine, bei anderen mag man es sowieso schon mal generell gar nicht, weil wenn man selber nüchtern ist und die anderen sind mit irgendwas drauf, was auch immer, dann ist das immer sehr unangenehm. Aber ja. Also, ich hatte mal, ich war mal, da kann ich auch noch eine lustige Story erzählen, fällt mir gerade ein. Suff jetzt. Ja? Also folgendes. Ich hatte mit einer Freundin, war ich auf einer Party, ganz am anderen Ende von meiner Heimatstadt. Und die Party war ziemlich ätzend, muss ich sagen. War irgendwie voll langweilig eigentlich irgendwie. Und wir haben uns ordentlich einen hinter die Binde gekippt. So. Und irgendwann war ich dann mit irgend so einem Typ dazu Gange. Und Na, na, jo, na, na. wie man das so macht halt, ja. Und geht dann da halt irgendwie ein bisschen rund so. Und okay. So, dann irgendwann ab zur Toilette. Und da war eine Toilette für in Summe, weiß ich nicht, 50 oder 60 Partyteilnehmer, ja, so, und dann in der Toilette, ich war hackenstramm, so, ich in diese Toilette rein und in diesem Riesenraum lag ein sehr großer, flauschiger, dunkelblauer Teppich. Dunkelblau ist meine Lieblingsfarbe, muss man dazu wissen. Und ich saß dann auf der Toilette und ich war so dicht und ich hatte keinen Bock mehr aufzustehen, ja, und dann habe ich so gedacht, ach, wozu aufstehen? Vor dir liegt ja so ein flauschiger Teppich. Lässt sich einfach runterfallen. Und Oh. dann habe ich mich so abgerollt auf diesen Teppich. Also natürlich nicht wirklich fallen gelassen, sondern mehr so dahin gerobbt. Ja, so. Und dann hab mich auf diesen Teppich gelegt, habe mich in den eingedreht und habe erstmal gepennt. Und draußen, ey, ich habe bestimmt eine Stunde geschlafen. Und draußen, wie die Bekloppten alle irgendwie so, hey, komm da raus, ey, du kannst ja nicht das Klo festhalten, irgendwie so, ja. Ich habe das aber gar nicht mitgekriegt, irgendwie, das war total lustig. So, irgendwann wieder raus, also irgendwann wach geworden, wieder raus und so. Und dann haben sie mich natürlich irgendwie alle angemotzt, irgendwie. Und ich war in der Zwischenzeit also ein bisschen ernüchtert durch diese eine Stunde Schlaf. Und komm wieder raus. Kommt der Typ auf mich zu, der mich da irgendwie, also mit dem ich da vorher rumgemacht habe, und dann guckt der mich so an und sagt, ah, da bist du ja, wo warst du denn? Und hin und her. Und ich so, wer bist du denn? Ja, hier, so und so. Und wir haben da hier noch gerade. Und ich dann so, wie, wir haben noch mal gerade? Ich sage, du bist voll hässlich, ey, Alter, geh weg, ey. Weißt du, so, ich war total das Arschloch. An dem Abend war ich so ziemlich das Arschloch, ehrlich. Aber egal. Das war so witzig. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen werde. Der Typ war ultra hässlich, Rio. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Das ist das erste und einzige Mal gewesen, dass ich als Frau einen Kerl schön gesoffen habe. Ich. Oh, ey. Geht gar nicht. Ey, was geht überhaupt nicht. Und der oder die Bibole fragt gerade, was hat Lina genommen? Lina hat nichts genommen. Lina ist naturbreit eigentlich. Und durch bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Alkohol, wird das halt nur noch mal ein bisschen mehr rausgeholt. Ja, also ich bin halt so, sorry. Ey, aber oh Mann, es ist echt, also es gibt so Sachen irgendwie, wo ich mich dann im Nachgang auch gefragt habe, irgendwie, alter Schwede, was machst du denn da? Naja, egal, die Party war irgendwann zu Ende, und dann habe ich mich in die Straßenbahn gesetzt und wollte halt dann zurück an die andere, also ans andere Ende der Stadt, da wo ich halt gewohnt habe. Und dann bin ich aber durch den Suff halt in der Straßenbahn eingeschlafen, und dann bin ich halt irgendwie, glaube ich, dreimal hin und her gefahren oder was, weil bin dreimal wach gemacht worden von dem Schaffner-Typ, und der hat mich aber nicht rausgekriegt. Dann hat er mich dreimal hin und her gefahren, ja, und zum Schluss bin ich dann da angekommen, wo ich wollte, aber eben mit dreimal hin und her fahren. Naja, also so viel zum Thema Alkohol. Ja, das ist. Das war spannend, muss ich sagen. Gut, das hört sich jetzt lustig an, weil das war auch eine lustige Story. Aber unter Alkohol, muss ich sagen, habe ich wesentlich schlimmere Effekte gehabt, in meinem Leben als unter Kiffen zum Beispiel. Ja, wie gesagt, Entschuldigung, wie gesagt, ich bin kein Freund des Kiffens, deswegen, nee, Nee, nee, nee, nee, nee. Hast du neben den dreimal Kiffen und dem Alkohol irgendwas anderes schon mal ausprobiert? Nein. Ich würde ja gerne mal LSD ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Mache ich nicht, habe ich Angst vor, weil das ist zum Beispiel was, wo ich ganz genau weiß, das kann so daneben gehen, dass du richtig bekloppt im Kopf bist irgendwie. Also, dass du da ganz, ganz, ganz schräg drauf kommst. Das möchte ich also überhaupt nicht, weil das wäre für mich tatsächlich schon ein vorgeplanter Kontrollverlust. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich würde so gerne wissen, was das mit unserem Hirn macht. Ich will das nicht wissen. Also das wäre für mich. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, Ja, nee, nee, das nee, nee, nee. ist doch, ey, weißt du, ich finde das so, alleine die Vorstellung, Rio, guck mal, wir benutzen unser Hirn, was waren das, 12% oder was, ne, benutzen wir von unserem Hirn. Jo. Überleg dir mal, was durch so eine Droge eventuell eben, ja, ich sag mal, hervorgeholt werden kann, was aktiviert wird, was eben jetzt bisher noch brach liegt. Das will ich gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, also ich finde ja den Kopf, das menschliche Hirn finde ich unheimlich spannend, muss ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass also Drogen da wirklich was rausholen können. Jetzt erstmal positiv, ja, dass das natürlich immer negative Seiten haben kann, ist klar. Aber ich meine jetzt erstmal positiv, dass da was rausgeholt werden kann, was dein Gehirn leisten kann, von dem du einfach keine Ahnung hast. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist es ganz gut so, dass wir davon keine Ahnung haben, weil vielleicht hat es ja einen Sinn, dass die Natur so vorgesehen hat, dass wir eben nur diese 12% nutzen. Ja, das kann man natürlich so sehen. Vielleicht bist du dem Wahnsinn dann auch verdammt nahe. Das kann natürlich auch sein. Also, es ist sehr, Ja, sehr das ist. schwierig, schwierig. Ja, das stimmt. Aber ja, also finde ich auf jeden Fall spannend. Also alle die Leute, die LSD genommen haben, um ihr Gehirn maßgeblich zu erweitern, wenn wir da mal so in die Geschichte und in die Kunst mit reingehen, die sind alle irre. Wieso? Wie Also meinst du das mit, die sind irre? Du meinst, sie haben wirklich tatsächlich, also ob es aus medizinisch-psychischer Sicht einen an der Klatsche oder wie? ja, auf jeden Fall. Die sind pathologisch, sind die einfach krank. Also da, die haben sich entweder waren die vorher schon nicht mehr so ganz schussecht oder haben sich dann halt eben, insbesondere mit LSD, komplett krank geschossen. Weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Also muss ich jetzt passen? Ich habe mich so weit mit LSD noch nie beschäftigt im Sinne von, okay, was ist denn bei denen, die es bisher genommen haben, so passiert? Also das kann ich deswegen jetzt überhaupt nicht kommentieren eigentlich. Also Kann ich mir aber Leute irgendwie nicht, wie, kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. also wie Van Gogh zum Beispiel. Van Gogh hat ja Absinth mit Laudanum, was ja so eine Vorstufe des LSDs eben ist, hat er sich gegeben. Dann hat er sich dann das Ohr abgeschnitten, weil er in eine Prostituierte so schwer verliebt war. Ich würde jetzt mal Das ist behaupten. ein Mythos, das weiß man nicht. Naja, aber so erzählt man es sich. So erzählt man es sich. Ja, du, man erzählt sich auch, die CDU ist eine gute Partei. Also ich meine, Na, Entschuldigung, das das heißt ja erzählt man sich nichts. nicht, oder? Das erzählt man Doch, sich das nicht, erzählen oder? sich ganz viele. Aber das ist, also der Punkt ist, das ist ein Mythos. Das ist nicht bewiesen. Aber ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Und ich meine, man weiß es halt nicht. Ja, ich, keine Ahnung. Oh, was kriegen wir da? Rio, guck mal, wir kriegen im Chat irgendwas von ESO-Watch. Nutzung des Gehirns. Das muss ich mir gerade mal tatsächlich nehmen. Den möchte ich gerne mal sehen, nebenbei. mit dem Homer Simpson-Bild, genau, mit dem Röntgenbild. Genau. Nee, aber ja, also ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie spannend. Aber mir fällt dazu noch was ein. Und zwar, das hat zwar jetzt nichts mehr mit Drogen zu tun, aber mit Kontrollverlust. Ich habe vorhin noch so gedacht, irgendwie, dass ich gerne mal wissen würde, ob ich hypnosefähig bin. Ja. Aber ich würde es nicht ausprobieren wollen. Warum nicht? Das ist der gleiche Effekt wie beim LSD. Ich hätte Angst, dass es funktioniert und ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin und nicht weiß, was ich mache. Okay, ja, das sehe ich ähnlich. Dann bist du aber schon per Grundeinstellung nicht hypnosefähig. Ja, das sagt man ja immer so. Man sagt immer, Leute, die da nicht irgendwie für offen sind, die kann man nicht hypnotisieren. Aber ich habe auch schon anderes gelesen. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Ja, aber das würde ich unheimlich gerne wissen, ey. Das ist was. Also wenn hier die Fee kommen würde und würde sagen, hier, Lina, komm, du hast drei Wünsche frei, dann würde ich sagen, okay, gib mir einen LSD-Trip ohne negative Eigenschaften, ich will es einmal wissen, wie es ist. Lass mich wissen, wie es ist, hypnotisiert zu sein, aber so, dass ich von außen zugucken kann, dass ich also weiß, was passiert. Und der dritte, den würde ich mir noch aufheben, keine Ahnung. Aber also diesen Kontrollverlust, das möchte ich auch nicht. Nee, deswegen würde ich das nicht ausprobieren wollen. Aber ich würde es echt gerne wissen, ey. Da bin ich echt neugierig drauf, auf sowas. Ja, der Gesichtskirmes fragt gerade, ist ein LSD-Trip ohne negative Eigenschaften auch noch ein LSD-Trip? Ich meine, es gibt ja positive Trips, es gibt ja Gibt ja nicht nur negative, oder? Also, weiß nicht, was der Chat da an Erfahrungen hat, keine Ahnung, aber wie wär's mit einem LSD-Simulator? Genau, ja, das hätte ich gerne, genau. Ja, das ist so diese Idee übrigens mit dem LSD-Simulator. Das ist übrigens so ähnlich wie, dass ich mir wünschen würde, es gäbe einen Videorekorder oder einen CD-Rekorder irgendwie für meinen Kopf, damit ich meine Träume aufnehmen kann. Ich würde mein Hirn gerne verstehen wollen. Also Okay. ich finde das, was da in so einem Kopf abgeht, unheimlich geil irgendwie. Und ich finde diese Kreativität, die eben auch durch Drogen hervorgerufen wird, die finde ich so unheimlich spannend. Und klar, wenn es einen Simulator geben würde dafür, würde ich sofort dadurch, klar, ab. Also Durchnehmen. ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, ins Blaue, es gibt so eine Art LSD-Simulator. Ich würde sogar behaupten, dass in jeder Uni, beziehungsweise in jeder Uniklinik, die sich auf Hirnforschung spezialisiert hat, dass es da sowas Ähnliches geben wird. Das würde ich jetzt mal so ins Blaue behaupten. Ja, aber wie soll das denn aussehen? Ich meine, Das ist vielleicht so eine Art 3D-Kino oder so. Irgendwie sowas müsste das sein. Wahrscheinlich mit Effekten, mit Soundeffekten und mit Bildeffekten. Sowas gibt es mit Sicherheit. Also wenn du mal an so einer Uni oder an so einem Klinikum fragst, die sich darauf spezialisiert haben, sowas gibt es bestimmt. Ja, vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Weil Auf die jeden Fall. forschen ja auch daran. Die machen ja auch nichts anderes den ganzen Tag, als Leute in den Kernspind reinzupacken und das Hirn sich anzuschauen. Stimmt wohl, stimmt wohl. Tut mir leid, schreibt gerade im Chat Google LSD-Simulator. Ja, richtig, richtig. Der fehlt noch, genau. Richtig. Ja, das kann, ja, stimmt, das könnte sein, dass man so an irgendwelchen Unis oder was, genau, dass man da sowas machen könnte, rein theoretisch. Wir Ja. gehen da mal zusammen hin. Wenn ich irgendwann in Wiesbaden bin, suchen wir uns irgendwo so eine Klinik und dann sagen wir, wir sind hier die totalen Podcaster. Wir wollen jetzt mal hier was investigativ, journalistisch. Ja, das machen wir. Das machen wir. Genau. Du, dafür fahre ich auch um die Welt, ey. Also, es gibt so ein paar Sachen, für die würde ich relativ viel machen, muss ich sagen. Ich Also, erforsche das für dich. Ich erforsche das und dann machen wir das. genau. Getter Burns wird erforschen, wie das mit dem LSD-Simulator ist und Lina wird dann mitfahren. Genau. Ja, das finde ich ist mal ein guter Plan. Genau. Bitte noch in diesem Jahr, weil Ende des Jahres geht die Welt unter, du weißt. Also, das würde ich gerne Richtig. vorher noch haben. Genau. Richtig. Verstehst, genau. Geil. Ja, aber sag mal, Rio, gibt es denn gar nicht irgendwie was, wo du sagst, Mensch, da wäre ich mal neugierig drauf, irgendwie, das würde ich eigentlich gerne mal ausprobieren. Ich mache es nur nicht, weil ich Angst vor habe. Nee, weil ich. Nee, nee, absolut nicht. Also, nee, nee, gibt's nicht. Nee. Nee. Ich habe Okay. Höhenangst zum Beispiel, ganz tierische. Deswegen denke ich auch nicht drüber nach, gerne mal Fallschirm springen zu wollen. Oh, das würde ich auch gerne machen. Habe ich noch nie gemacht, würde ich gerne machen. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da stelle ich mir die Hölle vor. Ja, das ist gar nichts für mich. Freier Fall muss so geil sein. Ja, bestimmt. Ich glaube, da sterbe ich. Also wirklich, ehrlich, da sterbe ich. Das war's dann für mich. Was ich nicht könnte, wäre Bungee-Jumping, weil, nur mal so nebenbei. Weil Warum da nicht? geht's Freier hoch Fall und muss doch geil runter. sein. Ach Nee, so. der freie Fall runter ist super, bloß nicht wieder nach oben. Das ist hier wie Kirmesfahren, weißt du? So von wegen durcheinander gewirbelt werden, das vertrage ich nicht mehr. Da muss ich von erbrechen. Das ist nicht unbedingt der Renner für mich. Deswegen wäre beim Fallschirmspringen wahrscheinlich der Moment, wo der Schirm aufgeht, auch nicht unbedingt so der super Effekt. Aber bis dahin wäre es mit Sicherheit geil. Schlimm ist, wenn er nicht aufgeht, dann hat man den freien Fall komplett zu 100% Na, pur. ich kann da noch nicht mal Flugzeug fliegen, ohne dass ich halt kurz vor Ohnmachtsanfällen bin. Echt so schlimm? Na, ich bin einmal, das war das Allergeilste. Ich bin ein Flug, das war Köln-Dresden, bin ich geflogen, also eine Stunde, und bin in dieser einen Stunde dreimal ohnmächtig geworden. Was? Ja, ich vertrage es nicht. Schwede. Also, ja, ich Oh, bekomme so Feier. Panikattacken, das ist schon wirklich, ich vertrage es einfach nicht. Das Da ist muss nicht ja meine vorher Welt. Beruhigungspillen oder sowas nehmen. Ja, hab ich doch schon. Ich habe mir doch vorher schon einiges reingefahren gehabt, aber das hat nicht geholfen. Oh mein Gott, ey. Naja. Oh, okay. Das ist schon richtig gut. Ja, das ist natürlich. Oh, weia, ey. Das. Ich bin so Nee. paranoid vor dem Fliegen, dass ich jedes Mal, bevor ich fliege, ein Testament mache. Nicht wirklich. Doch, doch. Oh Mann, ey. Genau, da kommt gerade von Habrakett, keine Ahnung, ob Scientology sich jetzt in Flugzeuge zurückzieht. Fliegen ist eine sehr geile Erfahrung, finde ich. Also ich finde, Also der Start ist für mich mal das Geilste daran. Das liegt aber an dem Geschwindigkeitseffekt und dass du merkst irgendwie, also ich lasse mir auch grundsätzlich eben, also wenn es geht, irgendwie einen Platz am Fenster geben. Ich muss sehen, ich muss es sehen und ich möchte sehen, wie wir rollen und ich möchte dieses Gefühl von Druck in den, also wie du zurück in den Sessel gedrückt wirst, das finde ich unheimlich geil irgendwie. Ich weiß nicht, ich würde auch gerne mal irgendwie also selber fliegen, ja, also richtig, also jetzt nicht so eine Linienmaschine, sondern irgendwas Schnelles halt, was weiß ich hier so von der Bundeswehr, irgendwie so ein Fighter oder sowas. Finde ich bin so ein Geschwindigkeitsfreak irgendwie. Ich finde Geschwindigkeit unheimlich geil. Und deswegen finde ich Fliegen, glaube ich, auch so schön, wie gesagt, gerade was den Start angeht. Und dann finde ich Fliegen natürlich auch besonders toll, wenn du wirklich oben drüber bist irgendwie und du kannst von oben runter gucken, du hast keine Wolkendecke und es ist einfach nur geil irgendwie. Ich meine, das ist doch so weit weg, da kann man doch keine Angst haben. Du hast doch unter dir sozusagen in dem Moment einen festen Boden. Ja, der ist total fest, der Boden. Ja, Ja, genau. der Boden von dem Flugzeug ist doch auch fest. Ja, toll, der Boden vom Flugzeug. Das Problem ist nur, das befindet sich halt nicht auf dem richtigen Boden, sondern in der Luft. Ja gut, ob sich das jetzt oben in der Luft befindet und rumwackelt oder ob du unten auf der Erde irgendwie vielleicht ein Erdbeben hast, da reißt die Erde auf und du fällst rein. Die Chance ist, also ich glaube, die Chance in eine Erdbebenspalte zu fallen, ist ungleich niedriger als bei einem Flugzeugabsturz zu sterben. Ja gut. Jetzt fängt er wieder an, Haare zu spalten, aber dann hast du ja genug davon. Ja, Das nee, stimmt. klar, natürlich, da wird die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer sein. Aber du weißt auch, Flugzeugfliegen ist immer noch das sicherste Verkehrsmittel. Ja, Ja, das reden also. die uns ein. Das ist Das ist eine Verschwörungstheorie, Verschwörung. Das ist eine Verschwörungstheorie. Verschwörung. Das ist eine Lufthansa-Verschwörungstheorie. Genau, die wollen bloß, dass wir ihren Flughafen unterstützen und ihre Flüge buchen. Genau. Nee, aber ja, weiß ich nicht. Das wäre schon extrem geil irgendwie. Also Fliegen hat man es auf jeden Fall. Ich würde auch gerne Hubschrauber fliegen oder sowas. Also das finde ich auch gut. Weil Hubschrauber ist natürlich noch geiler, so von wegen hoch, runter, rechts, links, geradeaus, rückwärts. Ja, so, Das also ist total geil. relativ schnell und beweglich halt so ein kleines Ding. Voll Schön. geil. Ja, am liebsten so Paradeflüge auf dem Kopf dann oder so. Das machen die ja auch. Also, das, ne, das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne. Gut, auf dem Kopf brauche ich es wahrscheinlich auch nicht unbedingt, aber ich, ja, Das weiß ich nicht. Einzige, wo ich fliegen würde, oder gerne fliegen würde, ja, wenn mir jemand erlauben würde, im Cockpit mitzufliegen, dann wäre das kein Problem. Wenn ich beim Flieger, beim Piloten direkt beisitzen dürfte, das wäre okay. Okay. Das wäre okay. Datensuppe will. Wir haben irgendwie, überziehen wir die Zeit? Ja, wir überziehen gerade ein bisschen die Zeit, aber das ist ja so ein bisschen wie Wetten, dass hier gerade. Aber ich bin nicht Thomas Gottschalk, das bist du. Du hast die Ja, Haare. ich hab Haare und Locken, deswegen passt das ganz gut. Dann bin ich halt der Thomas Gottschalk. Das ist okay. Genau. Ja, Getter komm, Gottschalk. aber komm, wir sind jetzt tatsächlich über die Zeit wohl und wenn die Jungs mit der Datensuppe rechnen, dann sollen sie auch die Datensuppe bekommen, natürlich. Oho. Ja, komm, das ist jetzt unser Pilot gewesen hier. Wir wissen jetzt, wir könnten rein theoretisch auch ein bisschen länger. Haben jetzt erstmal ein bisschen dahergeplaudert und es war ja jetzt auch sehr spontan, liebe Zuhörer. Wir haben jetzt also im Vorfeld, eigentlich wollten wir uns vorher noch mal kurz abstimmen, das haben wir nicht hingekriegt, deswegen haben wir einfach so spontan drauf losgelegt. Ich hoffe, dass es trotzdem okay war. Und wie machen wir es, Rio? Wollen wir 14-tägig? Dann kann ich nämlich, Jo. das kann ich schon mal ankündigen, dann kann ich nämlich parallel dazu jeweils in den anderen jeweiligen 14 Tagen, kann ich dann nämlich mit der Julpe was machen, weil die Jule und ich, wir wollen nämlich auch zusammen. Genau. Genau. Ersticke bitte nicht daran. Wir wollen auch und wir wollen auch 14-tägig. Und wir haben auch schon Thema, aber das werden wir noch nicht ganz so rausstreuen, sondern wir müssen uns da ein bisschen vorbereiten. Aber da wird was kommen. Und der Liesel Weppen, der ziert sich noch ein bisschen gerade, aber da hat ja der Frühstückscast von gestern irgendwie drauf bestanden, ja, ihr müsst was machen. Ich wäre bereit, keine Frage, ich würde das natürlich gerne wollen. Liesel muss noch mal gucken. Genau. Ja, aber okay, kommt davon, tut mir leid und Gesichtskirmes schreibt, ich fand's sehr gut und dann gibt es nochmal, ja. Also, es war wohl irgendwie in Ordnung, keine Ahnung. Ich kann es echt schlecht beurteilen. Wenn man selber so viel quatscht und labert und sich selber dabei nicht hört, dann ist das immer irgendwie ja, schwierig zu beurteilen. Gut, ich weiß nichts mehr dann für heute. Ich Hauen wir auch raus? nicht. Wir gehen raus. Wir gehen in 14 Tagen wieder rauf. Um 18 Uhr sollen wir uns auf 18 Uhr am Sonntag einigen. Ja. 18 Uhr ist super. Ja, dann ab jetzt 14-tägig, jeden Sonntag Bettgeflüster. Bettgeflüster. Wir suchen übrigens noch ein Logo. Wenn sich jemand dazu bereit erklärt, ein Logo zum Thema Bettgeflüster, dann wären wir bestimmt total dankbar. Genau, da wären wir bestimmt total dankbar. Und hinterher sind wir es nicht, hinterher sind wir voll Arsch. Was für ein Dreck, ey, nee, das wollen wir nicht. Nein, nein, natürlich werden wir dankbar sein und bitte was Selbstgemachtes, also nicht irgendwo abklauen und uns das aufs Auge drücken, so nach dem Motto, ja, hier, es ist frei, könnt ihr nehmen und dann kriegt der Rio auf den Sack, das wollen wir nicht. Nee. Nee, Ja, wir genau. gehen dann ganz langsam raus. Sag doch einfach Tschüss oder sowas. Tschüss oder sowas. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss. You say you're down on your luck. Hey, baby, it's a long, long way up. Hold back now. Hold back your fears. You say you're really down and out. And you feel like there's no way out now. Let go now. Let go your tears. Have you asked yourself, is this a hand of fate now that I've been dealt? You're so disillusioned, this can't be real.